fangen an, kommen in Schamo. Denn auch heute haben wir ein reichhaltiges Programm noch. Zuerst Professor Franz Gall und anschließend, ja, nach der Diskussion, das werden wir sehen, Professor Fritz Kraft. Vielleicht darf ich auch sagen, in unser beider Namen, und, ja? Dass wir morgen Vormittag im Martino spricht Frau Bolzoni und Herr Marcagni, und nachmittags geben wir frei, damit wir auch das Programm fortsetzen können mit einer Besichtigung von Trient. Für uns jedenfalls, für die Auswärtigen, ist das eine große, große Freude, um dann am Donnerstag, aber morgen Vormittag, alle da sein. Allora, cominciamo dall'ultima notizia. Abbiamo concordato, dopo matura riflessione, che domani pomeriggio è bene essere liberi per certe visite che sono in programma. Domani mattina parleranno. Una kurze Bemerkung. Dankbarerweise hat. Herr Sekretär, sehr geehrte Ordinator, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, Sie müssen mir gestatten, einen kleinen Umblick zu machen, bevor ich zu meinem Thema Italien und das akademische Wien in der Humanistenzeit komme, weil es einfach nicht geht, dass wir das Thema ohne einen Blick ab und zu auf den österreichischen Hof einerseits und das andere Ambiente, die vielen verschiedenen Völker, die um Österreich liegen und mit denen Österreich in einer andauernden historischen Kommunikation steht, zu werfen. Wir liegen an einer Grenze des Deutschen zum Slawischen, Ungarischen und nicht zuletzt zum Romanischen Wesen. Innerhalb dieses romanischen Bereichs ist es selbstverständlich das Italienische, das die bedeutendste Rolle und Stellung hat, sodass zeitweise Wien so etwas wie eine echte italienische Kulturenklave gewesen ist. Natürlich nördlich der Alpen mit dem Süden können wir dann konkurrieren. Ich darf nur als kleines Beispiel anreißen, die komponierenden Kaiser, Ferdinand III., Leopold I. und Karl VI. Stehen in ihrer Musik, in der italienischen Tradition und auch in der Musikpflege des Hofes. Ferdinand III. Ist selbst ein italienischer Dichter gewesen, er hat also italienische Reime gespielt. Und um nur etwas noch zu sagen, der italienische Dichter Metastasio liegt in Wien begraben, nachdem er dort ein Leben gelebt hat. Fast scheint es manchmal, dass diese, wenn Sie wollen, Italienität der Stadt Wien so etwas wie ein Indikator ihrer kulturellen Qualität hat sein können. Natürlich haben diese Regierer des Hauses Österreich, und viele davon sind ja Regierer des Heiligen Römischen Reiches gewesen, ab und zu auch Privilegien erteilt, das ist heute schon einmal angeklungen, und ich werde auch weiterhin versuchen, auf einzelne Punkte, die bei anderen Kollegen ins Treffen geführt worden sind oder gefragt worden sind, einzugehen. Es ist noch nicht offiziell gesagt worden, dass die Universität schon am Anfang des 14. Jahrhunderts ein Universitätsprivilegium gegeben worden ist von dem verwegenheitsrömischen König Friedrich dem Schönen für Treviso. Die Universität ist dort nie entstanden, aber ein solches Privileg existiert. Und weiter darf ich erinnern an Privilegien, die Karl V. an die Universität Bologna gegeben hat. Ich darf erinnern an Privilegien, die Karl V., Maximilian II. Und Ferdinand III. An Kollegien der Mediziner, der Juristen, Mediziner und Philosophen in Genua, in Ferrara, in Bologna gegeben hat. Also bis ins 17. Jahrhundert sind solche Dinge vorgekommen. Nach diesem kleinen Rundblick darf also gesagt werden, dass nachdem in Österreich die Landeshoheit etabliert war, das geschieht um 1130 herum, haben die Menschen dort auch eben Bedürfnisse entwickelt, die über das hinausgegangen sind, was die einheimischen Klöster zu bieten hatten. Es ist um nur einen zu nennen, Otto von Freising, der Sohn des heiligen Markgrafen Leopold, nach Paris zum Studium gegangen. Es ist im Jahrhundert darauf, im 13. Jahrhundert, der erste wirkliche einheimische Österreicher, wenn Sie so wollen, nach Italien gegangen, nach Bologna. Er ist ein Spross des, zumindest den Österreichern nicht unbekannten, Hauses Kuhnring gewesen. Und so zeichnen sich auch Paris und Bologna, beziehungsweise auch Padua, sind nun für die Folge und für die Entwicklung auch der Wissenschaft in Österreich so etwas wie Kristallisationspunkte oder Pole gewesen. Die Erwerbung Triols, die Erwerbung Triests und anderer italienischer Städte und Gebiete durch das Haus Österreich hat alle diese Dinge nur verstärkt. Bei der Gründung der Wiener Universität hat zunächst das Pariser Vorbild für die Verfassung überwogen. Wir haben eine Vier-Nationen- und nicht eine Vier-Nationen-Universität, um nur ein Beispiel oder eine Unterscheidung von Bologna zu bringen. Das hat sich 1384 bei der Neukonstruktion noch verstärkt, indem man auch Pariser Lehre hergebracht hat. Aber schon am Beginn des 15. Jahrhunderts ist ein italienischer Prinz, Francesco Sforza, Rektor der Wiener Universität auf ein Jahr lang gewesen. Bei der Gründung der Juristenfakultät und ebenso bei der Gründung der medizinischen Fakultät ist Italien, ist insbesondere Sinti Universität Bologna und Padua Pate gestanden, genauso wie für die Theologie und die Artes Paris, die Magister geliefert hat. Es ist dann, scheint dann gar nicht so zufällig zu sein, dass in dieser Zeit Rudolf des Vierten auch Petrarca in der österreichischen Geschichte aufscheint, und zwar als Begutachter der sogenannten österreichischen Freiheitsbriefe, also jener merkwürdigen Komplexes von 1356-57, die gemeinhin als das Privilegium Maius bezeichnet werden. Es sind mehrere Urkunden, darunter ist ein Jahr angeblich vom Kaiser Augustus. Und die hat nun Petrarca auf ihre historische Glaubwürdigkeit im Auftrag Karls des Vierten untersucht. Das ist der erste, ich möchte sagen, offizielle humanistische Einschlag in unserer nationalen Geschichte. Zum Humanismus selber ist zu sagen, und das kann man voraussetzen, er ist von oben gekommen und er ist von außen gekommen. Das Haus Österreich hat das Jus Romanum gebraucht, als Regierer des Reiches haben sie das Kaiserrecht Katechumen gebraucht. Wenngleich man nicht unterschätzen darf, wie viele Vorteile ein festgefügtes Rechtssystem, gesatztes Recht im Vergleich zu vielen sehr unterschiedlichen einheimischen Rechten auch für das Volk gebracht hat. Und zum Zweiten haben sie die humanistische Deklamation gebraucht, gleichsam als Vehikel für das, was man später dann den fürstlichen Absolutismus nennt. Es sind sowohl die Renaissance als auch der Humanismus in Österreich Formen der Selbstdarstellung des Landesfürsten gewesen und der Selbstdarstellung der Humanisten, die seine Diener waren. Nicht von ungefähr sind fast alle großen Wiener Humanisten auch in den Adelsstand erhoben worden. Das ist eine ganz interessante Sache. Sie wissen, Künstler, Maler, Architekten und so weiter sind um 100 Jahre später erst adelsmäßig gehoben worden. Diese Gelehrten des 16. Jahrhunderts sind also sehr früh in diese Kunst gekommen. Hinzuzufügen bleibt, dass weder Kaiser Friedrich III. Noch Kaiser Maximilian I. genügend Geld gehabt haben, um sich in der wahren königlichen Kunst des Bauens zu manifestieren. Und dass sie daher auf die Kleinkunst, die Medaille zum Beispiel, und insbesondere auf die Grafik, Maximilian hat ja einen ganzen Künstlerkreis von Grafikern um sich versammelt, zu dem man auch eben so große Leute wie Albrecht Dürer gezählt haben, um seine dynastische und imperiale Propaganda, kann man ruhig sagen, zu machen. In der Universitätsverfassung spiegelt sich dieser Prozess in zwei Ereignisse wieder. Noch unter Friedrich dem Dritten hat die Wiener Universität beim Landesfürsten die Huldigung verweigert. Maximilian I. huldigt die Universität. Der große Unterschied, die Universität sagt nach Friedrich III., selbst in Fällen der Not der Stadt, Verteidigung der Stadt, sie sind zum Studieren da und nicht zum Schanzen, sie sind auch nicht zum Kämpfen da, das geht sie alles nichts an, wenn da Krieg geführt wird, das machen sie nicht. Unter Maximilian ist das nicht mehr möglich gewesen. Derselbe Maximilian hat auch 1497 der Universität den sogenannten deutschen Erzhumanisten Conocentis oktroyiert, hat hier 1499 die humanistischen Lehrbücher oktroyiert und hat 1501, worauf wir zurückkommen werden, das Collegium Poetarum begründet. Erwähnenswert ist vielleicht auch, nicht weil die Leute, die hier genannt werden, so wichtig sind, sondern weil das Phänomen auch so dazugehört zu diesem von mir geschilderten Ambiente. Es gibt eine ganze Reihe von italienischen Dichtern, einen Ludovicus Ponticus aus Treviso, einen Johannes Aurispa aus Rom, einen Nardimus Manicheus, einen Nicolaus Granzi, einen Publius Delius Volscus und andere, die bei der Gelegenheit der Romzüge Friedrichs III., Hochzeit und so weiter, Gedichte auf ihn gemacht haben. Das ist übrigens eine Sache, die nicht etwas untergeordnet ist in der humanistischen Zeit. Auch alle die großen Professoren der Wiener Universität machen andauernd Gedichte auf irgendjemanden, auf ihre Kollegen, auf ihre Frauen, auf sonst jemanden, aber auch natürlich andauernd auf den Kaiser. Und man zieht ja auch heran und drum auch braucht der Kaiser eben das, was wir die humanistische Eloquenz genannt haben. Sie halten auch Reden auf ausländische Monarchen beim Fürstenkongress von Wien, wo die große Fürstenhochzeit gewesen ist. Da kommen ja die Leute und da tritt immer ein solcher Universitätsprofessor auf und hält eine Rede auf so einen ausländischen Herrn. Allerdings möchte ich zumindest für die österreichischen Gebiete, und die sind ja damals ein bisschen größer gewesen als heute, doch den Humanismus ein wenig spezifizieren, nämlich nach dem einen Teil, der eine Lebens- oder Bildungsauffassung ist, einen ziemlichen hedonistischen Einschlag hat und vielleicht recht gut repräsentiert worden ist in den österreichischen Ländern, von dem auch später noch zu nennenden Enea Silvio Piccolomini. Dagegen steht oder daneben steht die wissenschaftliche Philologie und Altertumswissenschaft, Altertumskunde, die ihrerseits wieder eine Reihe von Folgewissenschaften gebiert, die Topographie, die Landeskunde, die Genealogie und was das andere auch, und die dann eben von Männern wie von Boccio oder solchen großen Gelehrten im eigentlichen Sinn des Wortes vertreten worden ist. Und noch etwas möchte ich sagen. Bei der näheren Betrachtung des österreichischen Humanismus drängt sich einem unwillkürlich der Eindruck auf, dass die Menschen gelernt haben, was zu lernen gewesen ist, dass sie ihn aber nie gelebt haben, dass sie also samt und sonders eher der Richtung des Wissenschaftlichen zustreben, dass sie im Übrigen dieselben gotischen Menschen geblieben sind, wie sich das auch in der Baukunst manifestiert, wie sie vor dem Oktroyat des Kaisers gewesen sind. Und die ersten Anhänger an der Universität kommen zweifellos, auch wenn nicht von Italienern, doch über Italien. Es ist insbesondere der Kardinal Bessarion gewesen, Basileo, was er heißt, der die großen Astronomen und Weiherbauer von Regiomontan angeregt hat, kritische Studien zu treiben. Zunächst eigentlich, damit sie ihre kritischen Quellen, den Ptolemäus und andere Dinge, besser lesen können, aber doch auch, damit auch in Wien griechische Vorlesungen gehalten werden. Und tatsächlich hat solche Vorlesungen zuerst überhaupt Beierbach in Wien gehalten. Derselbe Beierbach ist dann auch ein großer Handschriftensucher gewesen in Italien, in Rom, in Venedig, in Tabla und in Ferrara. Und da haben sie auch schon den Umkreis angezeigt. In diesem Umkreis ist Wien ein wahrscheinlich in dieser Zeit recht lebendiger Faktor gewesen. Nun zu Enea Silvio. Sie kennen alle den späteren Papst Pius II., Wir Österreicher sind immer ein bisschen gerührt, wenn man sich vorstellt, dass er einmal Pfarrer in Laa gewesen ist, ein kleiner Ort an der Grenze zur Tschechoslowakei, oder wenn man dann später Bischof von Triest, nicht, und dann erst Papst in Rom. Dieser Nea Silvio ist sicher also kein Prozesker Humanist gewesen, er ist eher eben ein Lebendiger gewesen, der gern Humanismus gelebt hat, der gern schön gesprochen hat und der natürlich auch sofort Anstoß erregt hat und auch Anstoß genommen hat an dem, was er in Österreich an Wissenschaft vorgefunden hat, nämlich den Gelehrten, die gelehrte Scholastik, eben einer etwas, bereits etwas antiquierten Richtung. Er hält unter anderem einen Wiener Professor vor, dass er schon das 11. Jahr in dasselbe Buch liest. Nicht? Er sieht ja zweimal an der Universität gesprochen und das ist wieder typisch in Anwesenheit des kaiserlichen Hofes. Der kaiserliche Hof und die Universität ist bis weit ins 18. Jahrhundert hinein bei vielen Feierlichkeiten, aber auch bei wissenschaftlichen und künstlerischen Ereignissen eine Einheit. Das ist etwas, was das Haus Österreich auszeichnet. Wirklich wissenschaftliche Dinge hat Ernia Silvio in Österreich nicht getan. Und seitdem, man rechnet ihm an, dass er in einem österreichischen Kloster die Ketika des Jordanes entdeckt hat. Herausgegeben hat sie bei anderen, aber entdeckt hat sie Ernia Silvio. Herausgegeben hat sie Cuspignanzo, um den wir auch noch kurz zu sprechen haben. Zu seiner Zeit etwa ist ein anderer Mann in Wien, der sehr starke Beziehungen zu Bayerbach, zu den Klöstern Kloster Neuburg und Heiligenkreuz und zu den Schotten in Wien hat. Das sind drei Klöster mit entsprechenden Bibliotheken und auch einer entsprechenden wissenschaftlichen Qualität. Nämlich Wilhelm von Savona, selbst ein Mönch, der offenbar in Österreich eine gewisse wissenschaftliche Tätigkeit entfaltet hat. Er ist also ein Dominikaner aus Genua gewesen. Er Silvio hat aber nebst seiner Tätigkeit als Sekretär des Kaisers und all diese Dinge mit Zusammenhang mit Friedrich III., auch Historia Gabriele, noch etwas getan, er hat auch seinen Enkel nach Wien geschickt, das ist nicht uninteressant, der spätere Papst Paul III., nämlich Franz, der Piccolomine, ist ihn hat in Wien tatsächlich studiert, sodass wir zwei Päpste in unserem Matrikel stehen. Wenn wir nun schauen, wie es mit der Theologie aussieht, so werden wir eben konnte der ursprünglichen Pariser Beeinflussung feststellen, dass erst relativ spät, nämlich im 16. Jahrhundert, Italiener auftauchen. Der erste ist Claudius Iaius, vielleicht ist er auch ein Franzose gewesen, er stammt aus Savoy und war der erste Jesuitenprofessor, der 1551 nach Wien gekommen ist. Er war 1546 auch hier am Trientiner Konzil. Das ist vielleicht jetzt auch der Punkt, um einen kleinen Blick oder Seitenblick zu werfen auf die Tätigkeit der Jesuiten, die in vieler Weise entweder durch die Herkunft mehr oder weniger aus Rom oder doch überhaupt auch einen italienischen Einfluss mit sich bringt. Die Patres Jesuiten haben in dem 16. Jahrhundert im damals großen Österreich nicht weniger als 14 Kollegien errichtet. 14. Bei den Theologen werden noch weiter einige Namen zu nennen. Insgesamt sind also im 16. Jahrhundert 8 italienische Professoren an der Fakultät tätig gewesen. Wirklich interessant, weil länger hier und auch in Wien dann gestorben, ist Giovanni Ricuzzi, genannt Camers, Giovanni Ricuzzi Bellini aus Camerino, genannt Camers im deutschen Bereich, er ist 1546 gestorben, war ein Minorit und hat dann auch, was nicht auch für einen geistlichen Herrn, wie man sieht, möglich gewesen ist, Missionen unternommen für Maximilian I. 1503. Dann hat er in der Sache Luther in Italien zu tun gehabt und ist sehr eng verbunden mit den beiden schreibenden Humanisten Cuspignan und Vadian gewesen. Vadian ist Joachim Watt, der Reformator, später Reformator von St. Gallen. Und ist also ein Mann, der in Wien eine wirkliche Rolle spielt. Er ist von 1499 bis 1546 mit wenigen Unterbrechungen in Wien gewesen. Dann ist neulich auch die Frage aufgetaucht, ich habe es natürlich nur aus meinem Blickwinkel gesehen, wie es mit der Beteiligung der Geistlichen steht. Ich darf also sagen, dass also unter den Humanisten des ausgehenden 15. und frühen 16. Jahrhunderts eine Reihe recht bedeutender geistiger Würdenträger gewesen sind. Einmal Wiener Domherrn wie Ladislaus Sundheim, man kennt ihn als maximilianischen Historiographen, Andreas Stiborius und Johannes Stab aus Steyr, Stabius, auch aus dem gelehrten Kreis des Maximilian. Als humanistischer Dichter ist hervorgetreten auch des Schottenklosters Benediktus Kyridonius, gestorben 1521. Und dann gab es drei Wiener Bischöfe, die einer davon, nämlich der letztgenannte, ist auch auf dem Tridentinischen Konzil gewesen, die in humanistischen Interessen sich hervorgetan haben. Georg Slatkonia, gestorben 1522, Johann Fabri, gestorben 1541 und Friedrich Nauseer. Fabri ist der Mann, der Katalysator war für die Bibliothek des Matthias Corvinus, für die Bibliotheken der Wiener Humanisten und dann mit seiner gesammelten Bibliothek den Grundstein für die Wiener Universitätsbibliothek oder seit 1759 für die Hofbibliothek Handschriftensammlung in Wien gelegt hat. Unter den Juristen taucht sehr früh, nämlich um 1400 bereits, Johannes de Gratianibus, ein Venezianer, auf, der offenbar der erste Kanonist, also Jurist des Kirchenrechts in Wien gewesen ist. In der Folge ist dann ein zweiter Schub im 16. Jahrhundert, Hieronymus Balbus als Römischrechtler, ebenfalls ein Venezianer, der selbst Padranerschüler gewesen ist und auch, das ist nicht uninteressant, in der Akademie des Pomponius Letus gewesen ist. Wir werden sehen, auch Celtis kommt von Pomponius Letus her. Nicht von ungefähr ist auch der Balbus in der Donaugesellschaft gewesen. Dann ist zu nennen ein Johann Silvius, auch ein Padovaner Doktor, ein Zivilist im Jahr 1512, scheinbar der erste Promotion bin. Fabius Arca aus Narni, Martin Bondinarius aus Ferrari. Ganz ähnlich schaut das in Wien aus, schaut das mit der Medizin in Wien aus, nur ist da noch ein besonderes zu nennen, nämlich die erste anatomische Demonstration im Jahr Raum nördlich der Alpen im Jahr 1404. Zunächst sind auch bei der Begründung der Fakultät einige italienische Herren offenbar mit wichtig gewesen. Galeazzo di Santa Sofia aus Padua hat dann die schon zitierte Demonstration vorgenommen. Er hat auch im Wiener Stadtbild eine Erinnerung hinterlassen, nämlich sein Konterfei in die Eingangshalle der Stephanskirche malen lassen. Das Bild ist heute im Stadtmuseum abgenommen. Zu nennen sind auch italienische Leibärzte, etwa Albrecht des II. Oder des IV. Oder Jacobus Modron de Castro Romano aus Judicarien, also ein Mann aus dem Trentin, der zum Beispiel nach Pisa gereist ist als Leibarzt der zukünftigen Kaiserin Eleonore, also gestorben 1456. In der eigentlich humanistischen Zeit sind dann zu nennen Salandus aus Bergamo, Budrius, Italus, man weiß nicht woher, dann Antonius Benellus, ein Priesterarzt, Guido Antonio Scarmiglione aus Foligno und wieder zwei Leibärzte, nämlich die Leibärzte Maximilians des I., Petrus Andreas Mattioli, ein sehr bedeutender Giftspezialist übrigens, und Julius Alexandrinus. Unter den Artisten, wir haben von den ersten Anfängen griechischer Vorlesungen unter den Wiener Astronomen gesprochen, sind die frühesten, die aus dem Süden kamen, Cincius de Burgo San Sepolcri aus Ancona im Jahr 1487. Dann Francesco Bonfin, ein Verwandter des Antonius Bonfinus, der nicht im Universitätsbereich, sondern im kaiserlichen Hofdienst gestanden ist. Dann vor allen Dingen Paulus Amalteus aus Pordenone, der ist seit 1489 zum Dichter gekrönt worden. Dann ist zu nennen wieder Hieronymus Balbi, weil er auch an der Philosophischen Fakultät Rhetorik vorgetragen hat. Quintus Emilius Cimbriacus aus Vicenza, Angelo Cospi und Franz Stankarl oder Stankarus aus Mantua, eine nicht untypische Figur in dieser Zeit, nämlich ein Italiener, der sich der Reform ergeben hat und daher aus dem Vaterland hat gehen müssen, zunächst nach Österreich gekommen ist und dann noch weiter bis Polen gelangt ist. Ein anderer Italiener, der nur kurze Zeit in Verbindung mit der Fakultät gewesen ist, nämlich Petrus Illicinus, hat dann eine recht ordentliche kirchliche Karriere gemacht. Der ist Propst von Gran und Kanonikus in Olmütz geworden. Also er hat in der ungarisch-böhmischen Provinz seine Rolle gespielt. Zu nennen wäre weiter ein sehr interessanter Mann, nämlich Paulus Weidner. Nun, wer alte Namen kennt, weiß, dass Weidner der deutsche Name für Udine ist. Nicht? Dieser Paulus Weidner hat in ganz typisch jüdischer Art den Herkunftsnamen Paul Weidner, ein Jude aus Udine, der in Wien getauft worden ist und dann Mediziner geworden ist und dann auch eine recht interessante Konvertitenliteratur geschrieben hat, ganz unzeitgemäß eigentlich. Er hat also über sein Problem als getaufter Jude Literatur verfasst. Dann ist noch ein Minorit zu nennen, Johannes Biselus, und ein Tridentiner, Stefan Berchtold, im Jahr 1583. Dieser schon genannte Angelo Cospi oder Cospus ist auch im Dienst des Maximilian tätig gewesen, allerdings nicht als Diplomat, sondern als Handschriftensammler und Übersetzer, vor allem Übersetzer von griechischen Texten ins Lateinische. Wir kommen zur Hauptfigur in diesem Artistenkreis, zu Conatetis, Conatit aus Bittfeld, beigenannt Botutius, ein Mann bäuerlicher Herkunft. Ich erwähne es hier nur, weil auch die Frage nach der Soziologie gestellt worden ist. Ich möchte nur etwas genauer darstellen, weil er typisch ist. 1486 hat er eine Italienreise gemacht, ist in Rom gewesen, bei Pomponius Letus, Julius Pomponius Letus, ist dort in die Solidarität aufgenommen worden. In Florenz ist er Platoniker gewesen, bei Marsilius Vicinus. In Bologna hat er mit Beruardus konferiert, dem Polyhistor. Er hat griechische Studien in Ferrara betrieben, bei Johann Baptist Guarini aus Verona. Und er hat in Padua Vorlesungen gehört, bei Musurus und Calphurnius. Wobei dann Musurus ganz interessant ist, der ist aus Kreta. In Venedig hat er dann Sabellicus gesehen und natürlich Albus Manutius. Und das Ganze, meine Damen und Herren, hat ein halbes Jahr gedauert. Jetzt fragt sich, wie nachhaltig der Eindruck gewesen sein kann. Er ist es gewesen. Dann hat er ein auch wieder typisches Wanderleben geführt, wobei er zum Beispiel in Krakau den Florentiner Filippo Corsi, Carmachus genannt, kennengelernt hat. Mit ihm zusammen hat er die Sodalitas Literarum Vistulana, die Weichselgesellschaft, gegründet. 1491 ist er dann Mitglied und Mitbegründer der Rheinischen Sodalität geworden, die Bischof Johann von Dalberg, hauptsächlich Bischof von Worms, initiiert hat. In diesem Zusammenhang gehört dann die Freundschaft mit Johann Tritemius von Sponheim, mit Johann Wacker und anderen. Ein weiterer Plan im 7. Jahr war die Begründung einer Sodalität im baltischen Raum, eine Albia, Albina oder Baltica, das sein war ein Projekt, das nicht aufgegangen ist, aber natürlich in der Folge seiner Wiener Berufung von 1497 entsteht dann die Sodalitas Danubiana, die, man kann das nicht so genau scheiden, zum Teil schon vorher am Hof des Königs Matthias Corvinus bestanden hat und die aber dann sicher nach Wien verlegt worden ist und, was den Kollegen Kondam nicht freuen würde, im Privathaus das Contubernium gehabt hat, nämlich im Haus des Kulpinian in Wien. Man weiß das, weil es eine Inschrift gibt. Zur Produktion des Zeltes ist zu sagen, dass er die Germania des Tacitus herausgegeben hat und dass er die Werke der Roswitha von Gandersheim entdeckt hat, dass er in der Universität Theater gespielt hat. Das passt wieder zur Schäler. Ja. die Hallarien aufgeführt hat, dass er die Kunst so weit getrieben hat, dass auch Bilder in die Bibliothek zu seinen Versen gemalt worden sind, nach seinen Angaben und solche Dinge. Und darüber hinaus hat er den Plan einer Germania Illustrata gefasst. Davon ist nicht viel fertig geworden, aber es ist doch die Idee, dass man zu einer Italia auch eine Germania macht. Auch das hat er von ihm gebraucht. Einmal bekommen, und es folgt ihm in dieser Idee sein Freund, nicht Schüler, Freund Cuspignan, Spießheimer, der Herr Cuspignan, mit seiner Austria, und es folgt dem Cuspignan, und das ist auch gleichzeitig, man möchte sagen, der Weg der Historiografie in einer nächsten Generation Wolfgang Latius mit einer Vienna. Also, Reichs-, Landes-, Stadtgeschichte, Entstehung der Topographie, der historischen Geografie, wenn Sie wollen, der Landeskunde. Der Briefwechsel des Zeltes ist ein überaus reichhaltiger und ist längst herausgegeben von Hans Rudrich. Von Cuspignan wollen wir kurz erwähnen, dass er Arzt und Philosoph gewesen ist. Beide haben ihre Gräber in der Stephanskirche, man kann sie heute noch sehen. Cuspignan hat die Kritiker des Jordanes dann herausgegeben und die Weltchronik des Otto von Freising. Das sind seine großen Werke. Im Übrigen hat Cuspignan seine diplomatische Laufbahn eben im Zusammenhang mit der Wiener Fürstenhochzeit von 1515 gehabt. Da gibt es auch sein Tagebuch, auch längst zitiert, wo er also einige Notizen wenigstens zu diesen Ereignissen liefert. Im Übrigen aber sich nicht sehr lang um den Tod seiner ersten Frau gekränkt hat. Es geht immer so, meine arme Anna ist gestorben und ich bin so traurig und so traurig. Und dann heißt es plötzlich, ich habe sie wieder geheiratet. Dann ist mit dem Zeltis im Zusammenhang, bevor wir ein bisschen noch personell schauen, wie schaut diese Donaugesellschaft aus, ist mit dem Zeltis im Zusammenhang das Collegium Poetarum et Mathematicorum zu erwähnen, das Maximilian I. In Bozen im Jahr 1501 gegründet hat, nämlich in Bozen ist die Urkunde ausgestellt. Ich rede jetzt in Wien. Dieses Collegium Poetarum, man kann nicht sagen, es sollte zwei Klassen haben, und doch sollte es aus zwei Richtungen, etwa Geist und Natur oder so ähnlich, ja, betreuen. Die beiden Halter sind Zeltis und Stabius gewesen, wobei Stabius, Sie dürfen nicht glauben, dass das ein reiner Mathematiker war. Er war auch Mathematiker und Astronom, aber er war natürlich auch Historiograf und Philologe und alles mögliche andere, auch wie diese Humanisten waren. Dieses Dichterkolleg hat dann eigene Insignien gehabt, einen silbernen Lorgerkranz, ein Zepter mit einem Doppelorden drauf, ein Siegel und nicht zuletzt auch, weil das im Übrigen geblieben ist, eine Aufbewahrungskiste, ein quadratisches, würfelartiges Kistchen, die sogenannte Zeltis-Kiste, die im Jahr 1508 dafür angefertigt worden ist, damit man die Dinge hineingeben kann. Wie gesagt, übrig geblieben ist die Kiste und ist das Siegel. Das Siegel ist allerdings im Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin verschwunden. Wir sind froh, dass wir in Calvano davon besitzen. Mit dem Tod des Zeltis sind die Insignien an die Universität gekommen. Das Recht, Dichter zu krönen, auf die Universität übergegangen. Allerdings hat es 50 Jahre gebraucht, bis wieder ein Dichter gekrönt worden ist, 1558, unter dem Vorsitz des Paul Fabricius, dann 1560 wieder, und dann kürzeren oder längeren Abständen hat es im 16. Jahrhundert Dichterkrönungen gegeben, dann lange keine und erst am Beginn des 17. Jahrhunderts wieder. Die letzte ist 1724 erfolgt. Eine Bitte, die etwas später eingebracht worden ist, um Zuerkennung des Dichterwerbens, ist dann von der Universität bereits abgelehnt. Vielleicht passt in diesem Zusammenhang aber auch ein kurzer Hinweis auf die Rolle italienischer Dichter. Ich darf nur sagen, dass sowohl Apostolo Zena als auch der schon genannte Pietro Metastasio Hofdichter in Wien gewesen sind. Ich darf weiter erwähnen, nur zwei als Beispiel, Hofhistoriografen Gualdo Priorato und Pietro Cianone. Und ich darf erinnern daran, dass es auch das Hauptwerk gewesen ist, das den ersten Band des Müller-Dörri finanziert hat. Nun zu den gelehrten Sodalitäten. Wir, zumindest ich kann nur über die Donaugesellschaft nennen, kann Ihnen also vorführen, wer nun zu dieser Donaugesellschaft gehört hat. Da ist einmal Johann Gracchus, das ist ein Sekretär des römischen Kaisers, der auch von der Stadt insbesondere als eine Art Promoter des Humanismus eine Rolle spielt. Dann der Propst Augustin, bitte, ich kann nichts dafür, Kasenbrot, Pane Formaggio so ungefähr, aus Olmütz, der ein Jurist gewesen ist, nebst seinem theologischen Studium in Padua studiert gewesen ist. Dann Julius Emilius, ein Neapolitaner, Leibarzt des Königs Matthias Corvinus und des Königs Ladislaus Postumus, Celti selbst, der angeblich diese literarische, ungarische oder Donaugesellschaft in Budapest angeregt hat. Gegründet ist sie zweifellos von Matthias Corvinus und der sicher der Gründer der Donaugesellschaft gewesen ist. Dann der schon genannte Johannes Cuspinian, ebenfalls kaiserlicher Leibarzt, Professor an der Universität und Historiograf auch. Andreas Stiborius, Mathematiker und Theolog. Johann Stabius, Hofhistoriograf, Philosoph und Mathematiker. Dann Christoph von Weidmühl, Propst des Prager Erzstiftes, ein Italienreisender, Schüler des Beroaldus in Bologna. Johann Sturnin, ein Pädagog, der die Kinder eines berühmten böhmischen Aristokraten und Humanisten nach Italien begleitet hat. Das ist auch eine Möglichkeit, nach Italien zu kommen, als Hofmeister sozusagen. Nämlich die Kinder des Bohuslav Lovkovic von Hasenstein. Das ist die Familie der fürstlichen Fürsten. Dann der schon genannte Hieronymus Baldus, der übrigens auch beste Beziehungen zu Albrecht Dürer gehabt hat. Dann Joachim Watt, Marian aus St. Gallen, ebenfalls in Italien studiert, Freund des Cuspinian, des Cospi, des Camers, Poeta Laureatus, in ständiger Verbindung mit Albus Manutius. Thomas Resch, Venutianus aus Krems, Poeta Laureatus, Artist und Theolog, in Straßburg promoviert. Andreas Miesbeck aus Mergentheim, Herausgeber der Lehrgedichte des italienischen Dichters Guarini Veronensis. Dann Wilhelm Bühlinger von Wirting, Polyumnius genannt, der auch ein, aus dem Kreis des Celtis stammt und sich mit Terenz und Plautus besonders beschäftigt hat. Es gibt wieder eine Übereinstimmung mit dem Celtis, denn bekanntlich hat die Roswitz von Gandersheim die Werke des Terenz und Plautus nachgedichtet in deutscher Sprache. Dann Georg Rittheimer aus Neuerzell, auch ein mehr als Herausgeber, tätiger Mann, und Stefan Rosinus Rössel aus Augsburg, ebenfalls in Italien, besonders in Rom, studiert Mathematiker, Astronom, klassische Studien, Theologie, Jurisprudenz, dann schließlich Sollicitator Maximilians bei der Kurie in Rom. Dann sind noch zwei zu nehmen, nämlich Bartholomäus Steber aus Wien, Scipio genannt, Johann Dichtl, Arzt und Philosoph, und Jakob Spiegel aus Schlettstadt im Elsass, der ebenfalls ein Herausgeber war, der hat die Schriften des Pico della Mirandola herausgegeben. Jakob Winferling, das ist also der Kreis. In Jerusalem Verband findet sich auch dann Simonatius, der Vater des Wolfgang, ein Arzt, der auch als Humanist in Wien tätig war, und Reichlin. Also es ist eine, in Wahrheit eine internationale Gelehrtengesellschaft, die zufällig, die die Nähe an Wien haben, schließlich sich also mit der Danubianer zusammen. Außerdem kommt im Dunstkreis der Gesellschaft auch Caspar Ursinus Velius vor, der aus Schweidnitz in Schlesien stammt und ebenfalls in Bologna studiert hat und Poeta Laureatus gewesen ist. Ich habe noch nicht erklärt, warum der Konrad ist eigentlich Archipoet, er ist der erste deutschsprachige Humanist, der von einem Kaiser zum Dichter gekrönt worden ist, daher der deutsche Erzpoet. Und nun zum Abschluss dieses Rundganges, ich hoffe, ich bin jetzt schon zu lang gewesen, ein bisschen etwas Soziologisches und ein weniges auch über jene Orte, die besonders frequentiert worden sind in Italien von den österreichischen Linken. Da ist einmal zu sagen, was die Herkunft dieser Humanisten anmacht, dass ich für 98% von den ca. 120 Personen, die für dieses Referat untersucht worden sind, das ist also in etwa der Lehrkörper von 1480 bis 1600, dass ich 98% also der Herkunft nach feststellen habe können. Davon waren 18% Bauernsöhne oder Ähnliches, 54% Handwerkersöhne, 12% Akademikersöhne. Die folgenden 9% sind etwas mit Vorsicht zu genießen. Ich sage hier Patriziersöhne. Es gibt nämlich in der Matrikel, die ja die Hauptquelle für solche Dinge ist, das merkwürdige Bezeichnung Prä-Nobilis. Das bedeutet sicher, dass jemand nicht landstädtisch gewesen ist. Aber ob Patricius oder Patrizier die richtige Umschreibung ist, ich traue mich nicht zu sagen. Es ist also jemand, der nicht bürgerlich ist, aber auch nicht zum Landsässigen in die Landtafel eingetragen hat. Das sind 9%, jedenfalls potente Menschen. Und dem Adel allerdings, fast ausschließlich dem Kleinadel, gehören 7% der Humanistenprofessoren an. Ein weiteres. Leider Gottes sind die Zahlen nur zu einem sehr geringen Teil für die Humanisten-Ära, aber sie sind sicher nicht untypisch. Das hängt damit zusammen, dass unsere Wiener Matrikel bis ins erste Drittel des 16. Jahrhunderts die Matrikeltaxen angibt, darüber hinaus nicht mehr. Weil offenbar irgendein Kassenjournal oder irgendetwas daneben geführt worden ist. Und der Apostel Nemo. Jedenfalls von 1377, wo die Matrikel angeht, bis zum Jahr 1518, hat überhaupt nur die Hälfte der Studenten die volle Taxe gezahlt. Und von denen, die befreit waren, sind 26% ganz befreit gewesen. Also mehr als ein Viertel der Studenten hat umsonst studiert. Natürlich war es kein schönes Leben, nicht? Das hat geheißen, auf irgendeinem Strohschütte schlafen und Klostersuppe essen, nicht? Den Studenten hat es ja Mitleuten natürlich auch gegeben und Litanei singen und all diese nicht gerade angenehmen Dinge. Aber grundsätzlich unterscheidet das, und das ist auch eine Anmerkung, die ich vielleicht Herrn Dickerhoff machen darf, zu Straßburg, das unterscheidet die fürstliche Universität von der städtischen. Bei der städtischen ist alles entgeltlich. Die müssen zahlen. Wer nicht zahlt, hat nichts verloren. Die fürstliche kann es sich leisten, oder gehört es auch vielleicht nur zur Reputation, zur Milde, wie es im Deutschen heißt, nicht? Zur Mildigkeit, zum Splendor des Fürsten, dass er das eben tun muss. Und damit im Zusammenhang möchte ich zur soziologischen Frage noch etwas anderes dazu sagen, oder zu einem Gedanken anregen. Alle kennen das schöne Schlagwort Stadtluft macht frei. Man könnte hinzufügen, Universitätsluft macht hoch. Die Universitäten sind für Jahrhunderte der einzige Weg gewesen, aus dem soziologischen Tief in ein relatives Hoch zu gelangen, wie Sie sehen, bis zu einem Bischofssitz oder auch zu einem kaiserlichen irgendwo Leibarzt und sowas, was wirklich sehr viel war. Der kaiserliche Leibarzt, bitteschön, ist vor dem Medizinerdekan gegangen. Dann zum Studium in Italien. Von den vorhandenen etwa 120 sagen die Professoren, Lehrern, habe ich bei 63 den Studiengang feststellen können. Die werden sich denken, merkwürdig, aber es ist tatsächlich so, leider Gottes sind ja nicht alle italienischen Universitätsmatrikel so gut überliefert wie die von Padua. Und daher ist nicht immer die Ding festzustellen. Also für 63% weiß ich es, und von diesen 63% sind 54% in Italien gewesen. Das ist ein sehr hoher Prozentsatz. Und da sind nun die Universitäten zu nennen: Bologna, Padua, Ferrara, Florenz und Rom mit Abstand, aber immerhin. Und immer auch Venedig, aber nicht, natürlich nicht der Universität wegen, sondern des Manutius wegen, beziehungsweise wegen irgendwelcher Bücherei. Wie gesagt, sie kommen zum Teil als Studenten, werden zum Teil graduiert, insbesondere in Fächern, die in Wien nicht oder noch nicht vertreten sind, ordentlich, Kirchenrecht, zunächst Zivilrecht und so weiter. Und sie kommen auch als Präzeptoren oder Hochmeister, Schulmeister von irgendwelchen jungen Adeligen, die in Italien studieren oder jedenfalls ihre Einträge sammeln sollen. Selten ist ein Kontakt mit der griechischen Welt, da wir vielleicht, obwohl wir Ansicht von Italien erheben, festzustellen. Immerhin hat der Magister Petrus Luderus, ich hoffe, er hat nicht zu Deutsch Luder geheißen, was also so viel wie Deschler ungefähr bedeutet, der ist tatsächlich in Griechenland und Makedonien gewesen, nachdem er in Padua Medizin studiert hatte und auch im Dienst des Tiroler Landesfürsten Sigismund von Tirol in Frankreich agiert hat, unter anderem auch als Begrüßungsredner für von ganz wenigen Menschen. Die Feststellung, der Humanismus kam von oben und von außen. Außen, ja. Das ist ein Punkt für die Diskussion. Ja? Gut. Zweitens schien mir wichtig, typisch für die ersten Humanisten aus Italien, in Österreich, also in Wien und auch in Deutschland, das Wanderleben, der Wanderpoet, Anknüpfungspunkt auch für Diskussion. Drittens, sehr wichtig, die Installierung des Collegium Poetarum et Mathematicorum. Dazu auch wäre einiges zu sagen, gerade wegen der zwei Abteilungen. Dann hat Herr Gall die Sodalitas Danubiana auch von der Zusammensetzung der Persönlichkeiten her beschrieben. Und schließlich sehr interessant die Prozentzahlen der Herkunft der untersuchten Humanisten und die Prozentzahl derjenigen, die ein Studium in Italien absolviert haben. Ich glaube, das waren ganz wichtige Punkte und im ersten Teil die Beleuchtung der einzelnen Persönlichkeiten. Attraverso il riflettore della signorina Böhm posso arrivare ai punti essenziali. Und mein terminologisches Gebiet angesprochen. Ich will kurz drei Worte sagen zum Städtische Universität. Zum Begriff Collegium, das hier vorkommt. Collegium Poetarum et Mathematicorum. In dieser Hinsicht beherrscht in Europa und auch der Wissenschaft und Literatur eine babylonische Sprachverwirrung. Ich möchte versuchen, einige Etappen, was Kollegium bedeutet, darzulegen, vor allem gestützt auf die Forschung eines Münchner Kollegen und Freundes Arno Seifer. Kollegium ist im Bedeutungsgehalt etwa von Paris, Oxford, das Universität, die auf den deutschen Bereich vor allem Einfluss nehmen, eine Stiftung zum Unterhalt sozial schwacher Studenten, etwa Kollegium der Sorbonne. In diesen Kollegien werden also Arme gefördert für das Studium. Das war das Thema soziale Mobilität angesprochen. Das spielt eine große Rolle. Im Laufe des 15. Jahrhunderts, und das hängt mit der Ausbildung des Modus Parisiensis zusammen, bedienen diese Kollegien sehr stark Repetitionen aufzunehmen, die zunächst Wohnungen und Verpflegungsstätten sind, nehmen Repetitionen für die Studenten auf. Sie helfen ihnen, das universitäre Niveau zu erreichen und beziehungsweise wiederholen theologische, juristische Vorlesungen und so weiter. Das Kollegium übernimmt einen Lehrbetrieb. Dieser Lehrbetrieb vor allem vorbereitet Schulen, daher muss es Parität wissen. In Deutschland gibt es das Kollegium dieser Form mit Lehrbetrieb fast nicht. Die Studenten leben alle frei in Kursen, nicht frei, aber in Kursen ohne fundiert zu sein. Der große Einbruch in der Begriffsgeschichte wird unter anderem hier deutlich bei dem Kollegium Coetare Mathematicarum. Der Professor der Artistischen Fakultät lebt bis dorthin weitgehend von den Studiengebühren der Studenten. Diese Fächer Poesie, Mathematik waren aber im Programm der Artistischen Fakultät fremd. Es kamen keine Studenten, ein Professor hätte nicht davon leben können. Also stiftet man sozusagen eine Anstalt, wo hier in der Artistischen Fakultät der besoldete Professor eingeführt wird, wie es in den oberen Fakultäten schon längst seit der Gründung her gab, in Ausnahmefällen auch etwa das Kollegium Wesen in Ingolstadt, auch in unserer Fakultät. Es ist ein Anbau an die alte Fakultät, ein staatlich geförderter Anbau, sichtbar an der Besoldung der Professoren. Die Entwicklung geht aber sehr schnell über diese Zwischenstufe hinweg, insoweit, als bald alle Professoren der Artistenfakultät in Deutschland besoldet werden. Das Kollegium nimmt eine andere Bedeutung an. Exemplarisch dafür ist die Universität Marburg 1527, wo der Landgraf sagt, man muss die Studenten kaufen. Man muss die Studenten subventionieren, damit sie kommen. In dieser Zeit der frühen Reformation ist ein Einbruch der Studentenzahl und ein hoher Bedarf zugleich vor allem an Theologen und Lehrern. Man muss also Studienförderung im großen Stil machen und hier kommt jetzt ein Stipendienwesen auf, aber ein zweites Problem tritt daneben, man muss auch die Professoren kaufen und aus dieser Mischung entsteht sehr stark der Kollegtyp, der bei den Jesuiten da ist, aber auch im Tridentiner Seminar in einer gewissen Abweichung da ist. Man hat dort gekauft, im Jesuitenkolleg, um das Muster zu nehmen, sowohl den Lehrern als auch den Studenten, nämlich den Ordensstudenten. Das Kollegium stellt den Lehrer aufgrund einer Fundation, den Jesuitenprofessor und Jesuitenstudenten. Aber das Seminarium bezahlt den Professor und die Seminaristen in der Tridentiner Tradition. Dieser zweite Zweig blättert wieder ab in späterer Zeit, jedenfalls an Universitäten, für das Kollegium nur übrig bleibt für das Kollegium der Jesuiten, respektive das Professorenkollegium, das besonders ist. Das freie Leben der Studenten wieder hergestellt, seitdem im 16. Jahrhundert wieder ein starker Zulauf kommt. Ich glaube, dieser Begriff, diese kleine Begriffsgeschichte vom Kollegium war insofern recht hier angebracht, als auch soziale Rahmenbedingungen des Studierens an deutschen Universitäten damit in etwa in einer periodischen Abfolge dargelegt werden konnten. C'era stato a un certo punto nella relazione del professor Gall un richiamo nella direzione del professor Dieckerhoff a proposito delle università cittadine e delle università invece di principi e c'era stato un invito ad alcune determinazioni, così come anche, avevo dimenticato di dire, nel finale, tirando le conseguenze anche dagli aspetti sociologici della sua relazione, il professor Gall aveva detto, rifacendo una formula famosa, si potrebbe dire che l'aria dell'università porta verso l'alto, serve cioè a una specie di movimento gerarchico verso l'alto. E il professor Dieckerhoff a sua volta allora si richiamava alla storia del concetto di collegium, che nello stesso tempo è anche un sistema di evoluzioni, e in questa specie di linguaggio babilonico diceva si tratta di portare un poco di ordine, o osservava che il termine collegium viene dal mondo rappresentato da Oxford e Parigi e originariamente significa una fondazione per l'intrattenimento, per il mantenimento degli studenti poveri, non abbienti, in modo che essi siano sostenuti nella loro carriera, chiamiamola così, universitaria. Il Motus Parisiensis verso il 1400 si sviluppa ulteriormente, se ho inteso bene, nel clima tedesco, per cui accanto si stabilisce intanto il problema di sedi specifiche e soprattutto anche quello di un'attività di ripetizione, e quindi nei collegia non c'è collegia, non soltanto c'è l'alloggio, ma c'è anche una precisa attività di studio, di attività di studio, e questo è il college, nel senso, insomma, poi che è rimasto ancora da noi. A questo punto sottolineava però nello stesso tempo la posizione libera degli studenti che vivevano al di fuori, se ho inteso bene. La massa dei studenti. E a questo punto ecco che viene come fatto estremamente sintomatico la fondazione del Collegium Poetarum et Mathematicorum, che implica una precisa situazione. L'insegnamento e della poesis e della matematica non prevedeva che gli insegnanti fossero pagati nella realtà universitaria. Con, se ho capito bene, il collegium, ecco che si poteva stipendiare il professore. Era questo il problema. Quindi comincia un problema di sistemazione e nello stesso tempo di appoggio finanziario che da una parte va verso i professori e dall'altra, con un nuovo fatto politico, anche in direzione degli studenti. Qui si cita, infatti, se ho raccolto bene, l'esempio di Marburgo, per il quale il principe intende che bisogna richiamare gli studenti e quindi bisogna pagarli. A questo punto si pone il problema e si parla appunto di un'attività in grande stile per la teologia ed altro, e a questo punto si ripropone lo stesso problema simmetricamente anche per il mondo dei professori. Si tratta da una parte di pagare gli uni e dall'altra di pagare gli altri. Contemporaneamente ecco che si dà il modello gesuitico con la costituzione dei collegia gesuitici, i seminari, di nuovo il problema del pagamento degli uni e degli altri. Qui mi sono sfuggiti alcuni particolari, ma proprio perché i collegi o seminari gesuitici ripropongono a un nuovo livello i modelli di accorpamento, ecco che gli studenti invece nella vita normale, fuori in altre realtà, possono di nuovo vivere liberamente, ritornano nello spazio libero. E quindi c'è, in questo modo, questo dimostrerebbe, se capisco bene, che la storia del concetto è poi sempre la storia di una realtà che muta, e la storia della realtà che muta è la storia di gruppi, di comunità, con problemi politici e non soltanto culturali che continuamente si intrecciano. Anche. Okay. Herr Kraft. Ja, ich habe zu drei kleinen Punkten eine Bemerkung. Der erste Punkt betrifft das Collegium Poetarum et Mathematicorum. Ich glaube, wenn man sagt, wie Sie, das ist sowas wie zwei Klassen, die späteren zwei Klassen der Gesellschaft, und dann trifft es gerade nicht die Sache, die hier angestrebt ist. Bitte, das habe ich nicht gesagt. Zwei Richtungen. Das ist klar. Ich glaube, das trifft die Sache nicht, weil genau das Gegenteil ist der Fall. Hier von Kenntnis wird propagiert, wo es darum geht, Mathematikum. Eine Einheit, es gibt keine verschiedenen Wissenschaften. Das ist das Wesentliche bei Ihnen, dass diese beiden Dinge zusammengehören. Das ist das Besondere der deutschen Form des Humanismus. der bei den italienischen Frühhumanisten nicht da ist. Da finden sich gelegentlich später aufgebauscht Abgrenzungen gegen die Realia und Herausgebung der reinen Humanistenschule, war ja auch der Name. Das kommt von Deutschland her, diese Gegenbewegung, die auch in Italien nicht bereits unbedingt oder Farmbrodo, die versuchen, die Künste zu verwissenschaftlichen und damit salonfähig zu machen, was ja gerade eine Gegenbewegung ist. Das hat aber in Italien, ist nach und nach gekommen. Deshalb musste Leon sich nach Wien wenden, um jemanden zu finden, der den Ptolemaios auf Griechisch und mit den mathematischen Kenntnissen lesen kann. Er hat sich nicht an den Leonhard gewendet, mit der Bitte, diese Studien auch in Wien durchzuführen, sondern hat sich an einen Wiener Mathematiker, der auf dessen Schule sehr viel älter ist, der kann Johannes von Monten, das ist nicht durch die italienischen Humanisten in Wien eingeführt worden, sondern außerhalb des Humanismus in Wien auf einer eigenen Schule heraus entstanden. Da es aber nur in Wien diese fähigen Mathematiker, kundigen Mathematiker gibt, ist Pissarion zu Feuerbach, Gregor von Tramia, mit der Bitte, nach Italien zu kommen, den Ptolemaios auf Griechisch zu studieren, für dieses Editionsprogramm der Humanisten, das auch die Mathematiker jetzt umfassen sollte, von dem Herr Vassoli gesprochen hat. Und auch mit den Jesuiten, die kommen nicht unbedingt aus Italien. Das ist natürlich ein Zeitproblem. Das Collegium Romanum war als erstes in Rom da. Sämtliche anderen Jesuitenkollegien hatten keine jesuitischen Lehrer, weil es die nur in Rom zur Ausbildung gab. Sodass in allen Kollegien der frühen Zeit, von Wien bis Mainz, die ersten Professoren aus dem Collegium Romanum kamen, aus der Zentralschule des Jesuitenordens. Ohne dass sie unbedingt Italiener sind, zum einen. Und zum anderen bestand nach dieser ersten Generation, ich weiß nicht, ob ein ungeschriebenes Gesetz zumindest ein praktisch ausgeführt ist, dass die jesuitischen Lehrer jeweils aus der eigenen Provinz rekrutieren, also aus der deutschen Provinz. Und das ist natürlich viel größer die deutsche Provinz gewesen, der später in Ober- und Unterdeutsche Provinz geteilt ist. Die sind also nicht alles von Italien her oder auch Gegenbewegung. Darf ich direkt dazu zur Ergänzung? Zu den beiden übersetzt. Sogenannten Abteilungen, was Herr Gall nicht gesagt hatte. Aber interessant, glaube ich, ist zu diesem Problem der Einheit in der Artistenfakultät auch dies, dass bis in mindestens ins 17. Jahrhundert die Professoren in den Artistenfakultäten allgemein, also in der Regel, keine Nominalfächer hatten, sondern sowohl Mathematik als auch Rhetorik, wie auch Ethik oder andere Fächer gelesen haben. Mit Ausnahme spezifisch humanistischer Fächer, wie der Sprachen und auch der Poesie. Aber es war meines Wissens sogar noch in der Zeit eines Christian Wolff so, dass er ein ganz breites Feld an Disziplinen gelehrt hat. Und auch das spricht gegen eine Projizierung eines Zwei- oder Drei-Klassensystems des Akademiegedankens hinein in die humanistische Formierung von trivialen und quadrivialen Fächern dieses Konglomerats der Art des Liberales. Le osservazioni del professor Kraft, perché così lontano qualche volta non si riesce a intendere, ma sarà lo stesso anche da questa parte, riguardavano innanzitutto l'interpretazione della formula collegium poetarum et mathematicorum, per la quale non si deve intendere né due classi né due direzioni, perché quelet, se capisco bene, non è disgiuntivo ma congiuntivo, e quindi tende a stabilire una realtà unica che sarebbe anche un dato caratteristico in questo caso di quella cultura legato d'altro canto anche a certe prospettive dell'umanesimo italiano, tenuto conto, io vorrei fare subito un'aggiunta, che una regione illustrata porta necessariamente al modello di Flavio Biondo, e sicuramente Flavio Biondo non rappresenta la stessa direzione di certi fiorentini, perché è un umanesimo ancorato alla geografia e quindi è un autentico Altertumskunde, in un senso che credo non sia stato ancora, dico Flavio Biondo, adeguatamente studiato. Neppure il suo latino tecnico è stato ancora adeguatamente studiato. In ogni caso, sottolineava il professor Kraft, va forse indicato di più un certo contributo, chiamiamolo così, autoctono, con alcuni caratteri più specifici. La stessa cosa si può riproporre a proposito dei collegi gesuitici, poiché se per la prima generazione i professori vengono dal Collegium Romanum, subito dopo si stabiliscono consuetudini per le quali i professori debbono essere attinti dalle stesse province e quindi c'è un'alimentazione, diciamo così, geografica più diretta e non più soltanto un trapianto e un movimento da altre direzioni. La professoressa Böhm aggiungeva anche poi che bisogna tenere conto che la designazione nominale delle discipline non si afferma così presto, c'è quindi un raggio molto più ampio. Un esempio abbastanza caratteristico è quello dello specchio di discipline rappresentate per esempio da Christian Wolff. In ogni caso poi la divisione di quadrivio e trivio è quella ancora da tenere presente, ma c'è una mobilità molto molto molto più ampia. Personalmente potrei poi anche aggiungere, si tenga conto che matematico almeno in quel momento vuol dire ancora interessato alle teorie musicali, e a questo punto il passaggio verso la poesia diventa ancora evidentemente più facile. Herr Kall und dann Herr Lenzenweger. Ja, ich möchte zunächst danken den beiden Herren für ihre Intervenienz. Herr Kollege Dickerhoff, and again, better, zu Ihrem better. Das Wiener Herrschaftskolleg, das Kollegium zu Kahle mit 7 bzw. 14, später 14 besoldeten Artisten, ist 1384 gegründet. Und das Zweite, was ich Ihnen auch als Randnotiz liefern muss, die Bursen sind bitte nichts Freies gewesen. Da ist der Präzeptor drinnen gewesen und Sie haben Vormittag, wenn Sie frei hatten, und Nachmittag studieren müssen und Sie haben keine Frauenzimmer hineingehen dürfen und Sie haben denen nicht tanzen gehen dürfen und alles Mögliche haben Sie nicht dürfen. Also es ist ein richtiges, ordentliches Heim, wie es bei den Jesuiten auch nicht ärger gewesen sein kann. Ich mag in anderen Universitäten anders gewesen sein. Ich weiß, in Wien war es so, in Freiburg war es auch so. Das entscheidender Punkt, es wird nicht gelehrt, im Unterschied zum Kolleg im Englischen und Französischen. Das war es wird nicht gelehrt, aber es wird wiederholt, und zwar mit einer Lehrkraft wiederholt. Das ist doch keine Freiheit. Aber es ist ja der Fall im 15. Jahrhundert für die Quantität. Ja, das stimmt natürlich. Bei uns sind es die Jesuiten, die sich nicht zu Grund richten, sondern ersetzen, nicht? Bei uns werden es dann Stipendien, die reichen dann bis zum Dritten Reich. Das Dritte Reich frisst alle Stipendien, die noch die schönen Namen haben. Lampelburs, Rosenburs, nicht? Ja. So, und der Kollege Kraft. Ich kann nur noch einmal sagen, ich habe also nicht gesagt, dass es zwei irgendwas waren. Es sind aber doch zwei Richtungen. In der Kreptzentis war kein Mathematiker, der hat überhaupt nichts verstanden davon. Der Stabius hat was verstanden. Daher kann man doch sagen, zwei gewissermaßen Richtungen. Nein, ich würde schon sagen. Auch wenn es als Ganzes gedacht ist, die zwei Personen drücken aus, dass es nicht das in einem gegangen ist, weil der eine nicht gekonnt hat, nicht? Das ist das eine. Zweitens ist mir natürlich bekannt, dass da war die Studierung für alle Jesuitenkollegien und dass nicht alle Italiener waren. Das habe ich auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, irgendwie italienisch. Wenn alle Kirchen von Bozzo abstammen, und der Bozzo ist ein Italiener und hat in Rom gebaut und hat in Wien gebaut und weiß Gott, wo bis nach Südamerika stehen diese Kirchen, das färbt etwas ab. Etwas, eine Italienität. Natürlich sind es nicht alle Italiener gewesen. Und das Dritte, dass Sie dann später aus woanders herkommen. Natürlich, sie kommen aus den Niederlanden vor allen Dingen, nicht aus Oberdeutschland, sondern aus Niederdeutschland kommen sie nicht, vor allen Dingen. Ich hoffe, dass mir der Professor Renzenleger das zustimmt. Die deutsche Provinz geht bis nach Niederlanden. Ja. Die gehört zur deutschen Provinz. Ja, ja. Ja, ich bin ja schon wieder fertig. Danke. Okay. Gleich Professor Lenzenweger. Sie sind ja angesprochen. Ich ausgehend vom dritten Tisch des Seminars bin dem Herrn Dickerhoff sehr dankbar für die Bemerkung, die er diesbezüglich gemacht hat. Sebastian Merkel hatte bekanntlich herausgestrichen, dass dieses Friedenwinische Seminar, gerade hier in Trent, erinnern wir uns ja gerne daran, eigentlich gedacht war als Supplementum zu den bestehenden Universitäten. Es ist ja später, nicht zuletzt unter Einfluss der Gesellschaft Jesu, zu einer alleinseligmachenden Einrichtung gemacht worden. Also, das ist aber auch dadurch gekommen, dass die Jesuiten dank ihrer guten Ausbildung, ihrer Askese, rasch zu dem erwacht sind, was später die Ordenshistoriker Cordara als die Superbewehr bezeichnet haben. Und was sie dazu geführt hat, dass sie zum Beispiel einen Benediktinermönch, der in Graz eindringen wollte, sagten: Monachorum esse flere non possee. Das ist die Aufgabe der Jesuiten. So ist bei den Jesuiten aber dank der Konstitution dieses Ordens auch das Auswahlprinzip sehr beachtet worden. Die gingen und gehen zum Teil heute noch mit ihren Leuten verhältnismäßig robust um. Das heißt, sie haben zunächst anfangen müssen an einem kleinen Kollegen, der hat er 3 Jahre gelesen, war aufstieg. Physiker, Metaphysiker und etwa Mathematiker. Wenn er nach den 3 Jahren als gut befunden wurde, dann konnte ihm passieren, dass er dafür nach Graz gekommen ist oder nach Innsbruck oder nach Linz. Ist er nicht gut gewesen, dann haben sie vielleicht noch einmal 3 Jahre eingewandt und hat er sich dann noch nicht bewährt, dann ist er Volksmissionär geworden von der Kongregation. Ganz eiskalt mit den Leuten abgefahren, die nicht der Sache entsprungen haben. Ein Prinzip, das gar nicht so schlecht ist, nur natürlich an der Person des Betreffenden einiges ab. Aber also zunächst neben Universitäten die Kollegen, die minder ausgestattet erschienen. Das glaube ich, es wird sich nur sagen, sie haben innerhalb der Provinz die Leute versetzt, das stimmt. Wenn einer aber besonders gut war, haben sie ihn auch nach Rom geholt. Ein Prinzip, das ja heute auch noch gibt, wenn der Bevölkerung auch entsprechend brav ist. Sonst muss man ihn weiter in die Tasche lassen. Noch zu einer Sache möchte ich Ihnen bitten, dass Sie alle sehr dankbar, Herr Kollege Gall, dass Sie den Sibius Piccoloni erwähnt haben. Da kommen wir allerdings jetzt noch auf ein Phänomen. Die Professoren sind ja nicht bezahlt gewesen. Und der Kaiser oder der Landesfürst hat sie bezahlt mit kirchlichen Stipendien. So sehr die Landesfürsten sich mit Recht gegen das kuriale Benefizienwesen, gegen die Expektanzen gewehrt haben, so sehr haben sie dieses System auch zu nützen gewusst, indem René Sibius Piccoloni nicht bloß Pfarrer von Lahr, sondern auch von Aschbach, von Adria, von Irting war. Und er ist sogar vermutet, dass er Und zwar den monastischen Bereich betreten. wo es ja auch Professoren der Universität Wien waren, die an der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert im Grunde die ganzen benediktinischen Reformwegen initiiert haben, indem sie eben die Consuetudinis aus Subiaco nach Österreich rezipiert haben, damit gewissermaßen auch die Reformkreise von Melk, Kastel und Urteil initiiert haben, was ja dann Voraussetzung war für ein ganz enormes kulturelles Niveau des Benediktinerordens im 15. 16. Jahrhundert, was zum anderen dann auch die Folge hatte, dass in den Klöstern eine maßvolle Humanismusrezeption eingesetzt hat und was zum anderen vielleicht auch noch im positiven Sinn dafür verantwortlich zu machen ist, dass diese Orden dann im 17. und 18. Jahrhundert aufgrund dieses kulturellen Niveaus, das sie damals erlangt haben, in der Akademiebewegung auch eine recht gute Rolle gespielt haben, also vielleicht die Zeit dann noch für einen Moment. Danke, Herr Kollege. Ja, wollten Sie... Osservava Professor Müller che nei rapporti tra mondo austriaco e cultura italiana va tenuto presente anche il mondo monastico, in questo caso specifico per esempio il mondo benedettino e con i subiaci come vengono trasferite, per cui fra 1400 e 1500 un grosso patrimonio di conoscenze umanistiche circola anche attraverso il mondo. La stessa cosa poi del resto valeva nella realtà italiana, io penso, per non citare Firenze, Bologna, dove gli umanisti, almeno io vedo Beroaldo e gli altri, si trovano sempre nei due monasteri di San Salvatore e di San Domenico, che sono anche le più grosse biblioteche pubbliche, ma qui può dirlo, alle quali attingono per tutte le loro lezioni e le loro proposte concettuali. Chiusa la parentesi. Prima invece il professor Lanzenberger aveva aggiunto qualche cosa in modo anche molto umoroso, di cui io però non sono capace di dare tutte le sfumature, a proposito della pratica della scuola gesuitica, in primo luogo il collegium come supplementum alle realtà del mondo universitario, poi la politica nella definizione dei professori e della definizione della loro abilità, io almeno ho percepito poi questo, con l'assunzione che chi si rivelava migliore dalla periferia andava sempre verso il centro e si portava quindi verso Roma. Ma io ho tentato di ridurre al minimo le... noch eine Wortmeldung, Dr. Müller? Ich würde gerade noch mal ganz kurz auf die soziale Frage, die Sie also angesprochen haben, zurückkommen. Ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, von 120 Professoren in dieser Zeit die soziale Herkunft zu eruieren. Ich möchte es verbinden mit diesen Floskeln, die in Gründungsurkunden von Universitäten des 15. und 16. Jahrhunderts stehen, also ein sozialer Aufstieg, der gar nicht programmatisch drinsteht, der vielleicht aus dem humanistischen Menschenbild heraus erwachsen ist. Das könnte man miteinander vielleicht in Übereinklang bringen. Meine Frage an Sie ist, muss man diese Quantifizierung, die Sie aufgelistet haben, jetzt nach den verschiedenen Ständen nicht auch noch fachlich etwas weiter ausdifferenzieren? Ist es nicht so, dass die höheren Stände, vornehmlich die Professuren, darüber stärker gedrängt werden für die Professuren in der medizinischen und in der Juristenfakultät, weil sie auch besser bezahlt waren und wir auch ein höheres Renommee hatten, und dass die Bauern und Handwerkssöhne vielleicht mehr in diesen niederen Fakultät, also in der Artistenfakultät und in der theologischen Fakultät angesiedelt waren, und dass dann auch die soziale Zusammensetzung der Humanisten vielleicht etwas anders aussieht, als wenn man dieses Bild in toto auf diese Gruppe übertragen würde. La domanda verte sopra l'origine sociale degli umanisti e il professor Müller chiede se non si potrebbe stabilire una correlazione anche tra l'origine sociale e le diverse discipline, in modo da accertare dove, per esempio, visto che c'è una percentuale che viene dal mondo o artigiano, da genitori del mondo contadino o artigiano, dove si distribuisce rispetto alle facoltà, la facoltà degli artisti, teologia, eccetera, in modo da ulteriormente precisare determinate correlazioni che definiscono meglio anche rapporti fra socialità e disciplina scelta. Ja, ich danke vielmals, Herr Kollege. Sie haben, ich möchte sagen, den Nagel auf den Kopf getroffen, nicht? Nur habe ich eine solche Scheidung deshalb nicht gemacht, weil es so viele Humanisten gibt, die an zwei Fakultäten entweder gelehrt haben oder gelehrt haben könnten. Die Zufälligkeit, die darin liegt, ob ein Artist Artist oder Mediziner ist, liegt daran, wer gerade gestorben ist oder wer näher dem Landesfürsten stand, nicht? Sie sind beides gewesen, wenn Sie solche Menschen hernehmen wie den Cuspignan. Der ist Artistenprofessor gewesen. Ich müsste ihn bei den Artisten rechnen, wenn ich so zähle. Seinen Lebensunterhalt hat er von seinem Medizinergehalt, nicht Gehalt, aber seinen Einkünften als Mediziner empfangen, nicht? Also, darum habe ich mir dass diese Quantifizierung nach Fakultäten eben nicht zu machen getraut. Trotzdem wird es in etwa stimmen, dass die Pariser die Ärmeren sind und die Italiener die Reicheren sozusagen. Das wird in etwa stimmen, das ist mein Eindruck auch. Etwas anderes, was man vielleicht beifügen kann, ist, dass bei vielen Professoren die Wohlhabenheit von der Hochzeit kommt. Also man heiratet ganz gern gut und Sie werden sich denken, woher weiß er überhaupt, wie wohlhabend die Leute sind. Nun, wir sind in Wien in der glücklichen Lage, erstens Testamentenbücher, zweitens originale Testamente und als eigener Gerichtsstand eben auch die Verlassenschaftsabhandlungen bis ins 16. Jahrhundert zu haben. Nicht die ältere Generation, nicht der Zeltis, nicht der Cuspignan, aber die nächste ist zumindest die Frau, was die Frauen anlangt, bereits als Akt vorhanden. Das Inventar, wo man sieht, 6 Zimmer und in dem Zimmer war ein Spannbett und dort war ein Kastel und dort war die goldene Kette und die Bücher, nicht? Zumindest in der Zahl, wenn das Inventar gut ist, steht sogar drinnen, was es ist. Das sind also Dinge, es steckt viel Arbeit drin, aber man könnte die Soziologie noch etwas weiter treiben. Bevor, ich möchte nur sagen, wir möchten die Zeit genau halbieren. Ich möchte nicht, dass Herr Kollege Kraft ins Gedränge kommt, der ja auch ein sehr grundsätzlicher Vortrag zu dem ganzen Komplex ist, den wir bisher auch von italienischer Seite behandelt haben. Und ich möchte nicht Diskutanten hier zurückdrängen, aber die Frage, ob wir vielleicht doch hier abschließen und das dann in die Diskussion, die sich ja nicht total wegbewegt, mit einfügen. Es sei denn, es ist ganz speziell. Es ist noch Herr Röck und Herr Kollege Lenzenweger. Eine Frage, ganz kurz, ja? Und vielleicht sehr schnell zu beantworten. Ich finde diese Zahlen auch sehr beeindruckend, die Sie genannt haben. Und mich interessiert, gibt es vergleichsweise einen Überblick über die Sozialstruktur Wiens zu dieser Zeit? Wie verhält sich das eigentlich nun insgesamt? Sind das in etwa die Proportionen, die man annehmen kann für die Bevölkerung dort, oder ist da eine Überproportionalität? Sicher nicht, ja, sicher nicht. Es gibt keine Untersuchung, ich kenne zumindest keine, aber es ist sicher nicht irgendwie, denn wir haben in der Periode noch einen deutlichen Überhang, wenn Sie jetzt das richtig verstehen, der Ausländer, nicht? Es kommt dann erst nach 1550, beginnt dann das Inländerstudium stärker zu werden und gewinnt erst im 17. Jahrhundert Übermacht. Il professor Gall rispondeva prima al professor Müller che la richiesta della correlazione non è sempre praticabile perché certi risultano contemporaneamente da una parte e dall'altra. È anche vero che probabilmente uno studio più preciso di questo tipo sociologico si può dare dopo la generazione di Zeltis, dove certi inventari permettono di cominciare a determinare i modi di vita. È stata fatta una domanda successiva da Röck, sempre in questa direzione, se esistono anche ricerche sulla struttura sociale della Vienna coeva, in modo da stabilire una giusta proporzione tra popolazione e sovrappopolazione o meno del mondo universitario studentesco. la risposta del professor Gala è che non esistono ancora, non è possibile, almeno nella prima fase, solo nella fase successiva cominciano a diventare possibili rilievi di questa natura. Ganz kurz. Für soziale Frage und Unterstützung der Studenten hat er eine große Rolle gespielt, die Zugehörigkeit zum Chaos. Man hat die Natur empfangen, nur um studieren zu können und sonst davon keinen Gebrauch gemacht. Das geht ja bis zum Bruder des Ignatius herauf, der vor allem das Media war. Aber es wäre eine außerordentlich wertvolle Quelle, diese Sachen doch mehr zu durchleuchten, wenn die Bestände des Vatikanischen Archivs in den Subjektregistern, in den Abinamentregistern und in den Vatikanregistern und später in den Lateranregistern darauf durchsucht würden. Da kommt man nämlich jetzt auch darauf, welche Universitäten begünstigt wurden. Man sieht, es sind nicht nur Studenten der Agnes, die ein Benefizium bekommen, sondern auch solche, die Mediziner studieren oder Jurisprudenz. Ich glaube, dass wir, obwohl es letztes Jahr 100 Jahre ist, seitdem das Vatikanische Archiv geöffnet wurde, diese Schätze doch viel zu wenig für uns ausgenutzt haben. Esistono ancora materiali che dovrebbero essere analizzati, l'inventario ad Avignone, a Roma, in modo da dove si potrebbe ricavare quali facilitazioni sono state date via via nella direzione di questo o di quel gruppo di discipline. È materiale ancora prezioso che attende di essere analizzato. Ich glaube, wir schließen hier die Diskussion nochmal mit sehr herzlichem Dank an Herrn Professor Gall. Auch die Diskussion hat ausgesprochen substanzvolle Beiträge gebracht, die weiterführen. Am letzten Tag werde ich Ankündigung doch nochmals Fragen an die italienischen Kollegen richten, hierzu Vergleichsbeiträge. Zu bringen. Dann machen wir jetzt eine kleine Pause.